Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einer Produktion aus dem Jahr 1967 mit Helmut Qualtinger. Es gibt Erfolge, die zu einem Fluch werden, hat Helmut Qualtinger einmal über seinen unbestreitbar größten Erfolg gesagt, den Herrn Karl. Die weit über die Landesgrenzen berühmt gewordene Figur des opportunistischen Feinkostladenmagazineurs bedeutete für Qualtinger im Jahr 1961 den endgültigen Durchbruch in der Kabarettszene und damit Auftritte im gesamten deutschen Sprachraum. 1963 spielte Qualtinger den zwischen Theater und Kabarett angesiedelten Monolog sogar am Broadway. Trotz der immensen Popularität des Herrn Karl ließ Qualtinger das Kabarett von da an hinter sich. Sie lachen es weg, kommentierte er die Entscheidung später. Deswegen habe ich aufgehört. Qualtinger konzentrierte sich fortan mehr auf sein Schreiben und diejenige Kunst, die ihn überhaupt erst zum Kabarett gebracht hatte, die Schauspielerei. Als Gymnasiast hatte er zusammen mit seinem Mitschüler Walter Kohut in Wien die Mozartbühne, ein Jugendtheater, gegründet. Die erste Aufführung im Jahr 1944 wurde von Heimito von Doderer besucht, der den jungen Regisseur und Hauptdarsteller Qualtinger zum Weitermachen ermutigte. Das Stück, das Qualtinger damals inszenierte, stammte von einem Autor, den Qualtinger als sein Leibgericht bezeichnete, Johann Nestroy. Qualtingers Liebe zu Nestroy ließ auch in den späteren Jahren nicht nach, sondern intensivierte sich. Immer wieder wurde Qualtinger von verschiedensten Theatern für Nestroy-Produktionen engagiert, da er als urwienerischer Schauspieler nicht nur gut in Nestroys Stücke passte, sondern auch wusste, wie er den Figuren Nestroys eine ganz persönliche Note verleihen konnte. 1969 zum Beispiel führte seine Interpretation der Figur des Titus Feuerfuchs in einer Inszenierung von Nestroys Talisman am Wiener Volkstheater zu einem regelrechten Bruch in der Wiener Nestroy-Tradition. Qualtinger fiel nicht nur durch seine Körpermaße in der ansonsten mit eher schmächtigen Schauspielern besetzten Rolle auf, sondern verlieh dem charmanten Tunichtgut eine ungewohnt anarchische Gefährlichkeit. Bei uns können Sie nun die Hörspielfassung des späten Nestroy-Stücks »Frühere Verhältnisse« hören. In der gesellschaftskritischen Verwechslungskomödie, die Nestroy vor 163 Jahren schrieb, ist Qualtinger als schlitzohriger Hausknecht Anton Muffel zu hören, der seinen Hausherrn, Johann Scheitermann, mit dem Wissen um dessen frühere Verhältnisse erpresst. »Frühere Verhältnisse« von Johann Nestroy mit Helmut Qualtinger, Otto Tausig, Bibiana Zeller und Hedi Marek. Regie Gerhard Klingenberg, der in den 1970er Jahren Direktor des Wiener Burgtheaters war. Theater, oh Theater, du, der kunstgeweihte Tempel, raubt viel Geschöpfen Herzensruh. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt, da konnte ich lachen und scherzen. Die Herren waren alle in mich verliebt und sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Sehnsucht, Sehnsucht nach der Theaterwelt. Ich tat den Schritt, doch welch Gewinn, man zahlte keine Gage. Auch blühte meinem Liebessinn manch kränkende Blamage. Ja, Liebhaber und Helden, die waren mir hold. Es sagte an jeder, ich schwöre dir Treue und Treue sogar wie Gold. Doch's Gold ist nur Chimäre. So hart in Liebe und in Geld.

Das ist der amerikanische Jazz-Trompeter Lester Bowie mit seiner Blaskapelle und I Only Have Eyes For You. Lester Bowie mit seiner Blaskapelle und I Only Have Eyes For You. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unsere neue Reihe Nachtpremiere. Kommenden Donnerstagabend bringen wir in Kunst zum Hören um 23.03 Uhr Nachtflug des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry. In seinem autobiografisch geprägten Roman erzählt Saint-Exupéry über die Anfangsphase der Fliegerei. Der bekannte Schauspieler und Regisseur Karl Markovic hat diesen Text fürs Radio inszeniert. Nachtflug. Kommenden Donnerstag um 23.03 Uhr und auch dann im Hörspieltermin nächsten Samstag um 14 Uhr.